Die Überschrift für, oder die der Untertitel für den Vortrag Neue Rechte lautet ein Modernisierungsversuch der extremen Rechten, weil genauso würde ich halt quasi die Neue Rechte ganz kurz einschätzen. Ich fange an mit einem Zitat von jemand, der eigentlich nicht der Neuen Rechten zuzuordnen ist. Es ist eine Nationalsozialistin, die aber 1973, was ziemlich bemerkenswert ist, in einem Nazi-Blatt, das hieß La Plata-Ruf, ist in Argentinien erschienen, gesagt hat, ich zitiere sie einfach, Zitat, wir müssen unsere Aussagen so gestalten, dass sie nicht mehr ins Klischee der Ewiggestrigen passen. Eine Werbeagentur muss sich auch nach dem Geschmack des Publikums richten und nicht nach dem eigenen. Und wenn kariert Mode ist, darf man sein Projekt nicht mit Pünktchen anpreisen. Der Sinn unserer Aussage muss freilich der gleiche bleiben. Hier sind Zugeständnisse an die Mode zwecklos. In der Fremdarbeiterfrage etwa erntet man mit der Argumentation, die sollen doch heimgeben, gehen nur verständnisloses Grinsen. Aber welche Linke würde nicht zustimmen, wenn man fordert, dem Großkapital muss es verboten werden, nur um des Profits willen ganze Völkerscharen in Europa zu verschieben? Der Mensch soll nicht zur Arbeit, sondern die Arbeit zum Menschen gebracht werden. Der Sinn bleibt der gleiche, Fremdarbeiter raus. Die Reaktion der Zuhörer aber wird grundverschieden sein. Zitat Ende. Also hier quasi skizziert eine Nationalsozialistin oder eine politische Funktionärin alten NS-Types halt quasi die Idee, dass man sich anpassen müsste, was das Auftreten angeht. Und ich glaube, dass das bei bestimmten Teilen von der Neuen Rechten tatsächlich auch so ist. Auf der anderen Seite gibt es auch neue Rechte, wo ich sagen würde, die grenzen sich tatsächlich zu neonazistischen Rechten ab. Also es gibt ja halt die extreme Rechte, so als Überbegriff würde ich nehmen. Manche sagen dann auch teilweise halt faschistische Bewegungen. Und dann gibt es halt Leute, die sich sehr stark am historischen Nationalsozialismus orientieren, da auch teilweise in den unterschiedlichen Epochen, also Leute, die halt quasi sich am Nationalsozialismus in seiner Bewegungsphase orientieren, wo ich halt die NPD zum Beispiel zuzählen würde. Und dann gibt es wieder Leute halt, die zwar unter die extreme Rechte zu kategorisieren sind, aber selbst eigentlich sich nicht am historischen Nationalsozialismus orientieren. Sie sind trotzdem noch antidemokratisch, sie sind rechts, sie sind deutsch-national, sie sind nationalistisch, aber sie sind nicht neonazistisch. Und häufig wird darunter halt dann auch die neue Rechte gepackt. Hier hat man einen Buchtitel von Dieter Stein, das ist quasi der Herausgeber von dem wichtigsten neurechten Organ, nämlich halt der Jungen Freiheit, einer Wochenzeitung, zu der ich dann später noch was sagen werde. Da hat er selbst den Begriff aufgenommen und spricht dann vom Phantom Neue Rechte. Es ist nämlich so, dass es nur bedingt eine Eigenbezeichnung ist. Es gibt zwar Neue Rechte, die tatsächlich sich auch so nennen, aber es ist nicht durchgängig so. Viele Neue Rechte, die man halt quasi nach, wenn man so objektive Kriterien anlegt, als Neue Rechte einstufen kann, lehnen den Begriff selbst ab, als Kampfbegriff, der ihnen quasi von links entgegengeschleudert wird. Vielleicht noch ein konkretes Beispiel, ich habe es heute schon in dem Interview für Radio Z erwähnt, zum Unterschied zwischen der alten, am Nationalsozialismus orientierten Rechten und der neuen Rechten, um es mal ein bisschen konkreter zu machen, wäre der Unterschied zum Beispiel festzumachen bei Stauffenberg. Also Stauffenberg, ich habe auch gesehen, da hinten liegen diese Broschüren aus, fragwürdige Traditionslinien. Stauffenberg war quasi ein Widerstandskämpfer gegen Hitler. Er war aber selbst deutsch-national eingestellt. Er ist quasi der Vertreter von der Militäropposition innerhalb von der Wehrmacht, die auch lange Zeit sich an Hitlers Untaten beteiligt hat. Also halt Überfall auf die Sowjetunion etc. Und es ist so, dass es auch Konzeptionen gab von den Stauffenberg-Kreis, wie das Deutschland später aussehen sollte. Halt nach dem quasi erfolgreichen Putsch oder erfolgreichen Attentat. Und da war halt die Idee so, dass man halt gedacht hat, also nicht demokratisch verfasst, sondern eher so ein Ständestaat. Man wollte auch einige von den Beutegewinnen, die man gemacht hat, also territorialen Gewinn, wollte man auch beibehalten. Und es war auch so, dass man gesagt hat, naja, die Judenfrage muss trotzdem gelöst werden. Also das war vielleicht nicht quasi eine eliminatorische Lösung, also dass man halt die Juden und Jüdinnen, die ja zu dem Zeitpunkt auch zum größten Teil schon ermordet wurden, waren, quasi umbringen wollte, aber man hatte trotzdem die Idee halt quasi halt Juden und Jüdinnen rauszuhalten. Das heißt, wir haben es hier mit einer Opposition innerhalb der Wehrmacht zu tun, die nicht demokratisch ist, die deutsch-national motiviert ist fürs Vaterland. Er soll ja auch mit den Worten, es lebe das heilige Deutschland, gestorben sein. Und für den bringt jetzt Die Junge Freiheit, wie gesagt, ich komme da noch dazu, aber halt die wichtigste Zeitung, Neurechte Zeitung, bringt ein eigenes Plakat raus. Und jetzt könnte man sagen, hey, das machen die halt, um so quasi halt sich da zu tarnen, um ihren nationalsozialistischen Kern zu überdecken. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube wirklich, dass sie das ernst meinen. Und die beziehen sich auf Stauffenberg als deutschen Nationalen und Antidemokraten, der er auch einfach ist. Also er war genauso auch wie bei den Militäroppositionellen auch Antisemiten mit dabei waren. Es gab sogar Leute, die halt an der Vernichtung der Juden und Jüdinnen teilgenommen haben, die dann halt teilweise wieder beim Stauffenberg-Kreis beteiligt waren. Die bringen hier dieses Plakat raus, auch dieser Spruch, mit dem er angeblich gestorben ist, es lebe das heilige Deutschland. Das ist eine Junge Freiheit-Titelzeile, warum wir Helden brauchen. Hier ist ein Aufkleber, auch wieder mit der Ikone fast schon Stauffenberg, wo dann hier drauf schaut, von wem es stammt. Das ist die Blaue Narzisse, das ist auch ein neurechtes Organ, zu dem ich dann noch was sagen werde. Auch die Tom Cruise-Verfilmung haben sie unter der Überschrift Die Rückkehr des Helden auch ziemlich abgefeiert. Also das ist mal so ein konkreter Punkt, wo sich die Geister scheiden, weil für die Leute, die halt Neonazis sind, Altnazis sind, die sich am historischen Nationalsozialismus orientieren, für die ist Stauffenberg immer noch klassisch der Verräter. Also der ist halt quasi der kämpfenden Wehrmacht in den Rücken gefallen. Manchmal tun sie ihm quasi noch anhängen, dass eigentlich wegen Stauffenberg Deutschland den Krieg verloren hätte, beziehungsweise Stauffenberg und Co. Also um mal ein konkreteres Beispiel zu haben. Also das wäre halt so ein konkretes Beispiel. Generell lässt sich sagen, was sich weniger findet, aber das heißt nicht, dass es sich überhaupt nicht findet bei der neuen Rechten, ist Gebietsrevisionismus. Also es gibt schon irgendwie auch die Trauer um das verlorene Ostpreußen, aber das steht nicht ganz vorne auf quasi der Agenda. So ein Anti-Intellektualismus, den es halt auch häufig bei Neonazis gibt, gibt es da gar nicht. Es ist eine Strömung, die sich selbst sehr intellektuell gibt. Was sich weniger findet, aber das heißt nicht, dass es sich gar nicht findet, ist so ein primärer Antisemitismus, also so im Sinne von Weltverschwörungsantisemitismus. Und irrational-esoterische Elemente, also von den Reichsflugscheiben oder sowas, findet man weniger was bei der Jungen Freiheit und Co. Was sich auch findet, ist die Ablehnung von Gewalt als individuelles Mittel, also Kameradschaften, freie Kameradschaften und NPD, wobei die es weniger offiziell machen, propagieren ja einfach auch den Kampf um die Straße, der dann tatsächlich auch der Angriff auf die Gegner ist, beziehungsweise auf die Leute, die in die Opferkategorien von Neonazis reinfallen. Davon halten die sich eher fern. Es geht zwar von ihnen auch Gewalt aus im Einzelfall. Also es gibt auch Beispiele, wo ein Recherchekollege von mir angegriffen worden ist, von jemandem, der da ausgetickt ist, aber es findet sich sehr viel weniger. Und sie haben eine intellektuelle Argumentation. Das heißt, sie argumentieren nicht gegen die Wissenschaft, sondern mit der Wissenschaft. Und das ist ganz wichtig, dass sie halt versuchen, ihre Behauptungen wissenschaftlich zu basieren. Und ich bringe das dann nochmal bei einem praktischen Beispiel im Bereich Rassismus. Trotzdem ist es so, dass der Mythos auch bei ihnen eine große Rolle spielt. Also Mythos ist ja was im Nationalismus ein sehr wichtiges Element ist. Also zum Beispiel der Mythos von verlorenen oder gewonnenen Schlachten oder halt von irgendwelchen Ereignissen in grauen Vorzeit, woraus dann die Nation entstanden sei. Also von 1, 2, 3 Jahren hat sich zum Beispiel die Varusschlacht gejährt und da war es dann ganz wichtig, dass halt irgendwie gesagt wurde, dass da irgendwo von Hermann dem Karusker, also einem aufständigen Germanenfürst, quasi Deutschland fast schon gegründet worden ist. Also Nationalismus funktioniert sehr viel über gemeinsame Mythen, auf die man sich bezieht. Das können Verlustmythen sein, also wo man verloren hat. Zum Beispiel die deutschen Bombenkriege spielen im neuen deutschen Nationalismus eine starke Rolle, dass man sich darauf bezieht. Aber es können halt auch sowas wie der Sieg über Frankreich 1870-71, also als was, wo man halt quasi gewonnen hat, sein. Es gibt einen sehr starken elitären Selbstanspruch und das hat man dann häufig auch, dass sie sich so auch relativ überzeugend abgrenzen gegen sowas wie einer eher proletarischen Nazi-Skinhead-Kultur. Also das sind, blöd gesagt, die sind denen zu primitiv, das sagen die auch so. Also es gibt gar nicht so wenige neue Rechte, die sich in Vorträgen, wenn halt sie angesprochen sind, hey, du bist doch rechtsextrem, dann halt sagen, naja, aber halt, also mit diesen Glatzen, die irgendwelche Leute zusammenschlagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Genau. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, neue Rechte als Selbstbezeichnung wird zum Teil angenommen, wird zum Teil abgelehnt. Begriffe, wie sie sich selbst bezeichnen, sind zum Teil Jungkonservative, das ist ein älterer Begriff. Konservative, also sie sagen auch sehr gern, sie sind Konservative, da kann man sich streiten, ob das tatsächlich noch konservativ ist, oder Rechtskonservative. Man kann sie halt auch unterteilen nochmal in verschiedene Unterströmungen, die neuen Rechten, oder halt auch unterscheiden nach Stil, Inhalt und Taktik, weil sie nach unterschiedlichen, also mit unterschiedlichen Zielgebungen unterschiedlich auch vorgehen. Viele von ihnen stammen aus Studentenverbindungen, beziehungsweise dieses neurechte Gedankengut wird auch sehr stark in Studentenverbindungen weitergegeben und vermittelt. Wer sich mal die burschenschaftlichen Blätter durchliest, ich habe mal ein paar Jahrgänge durchgearbeitet, der wird sehr viel Gemeinsamkeiten mit so Zeitungen wie der Jungen Freiheit entdecken. Ja, nun ist es total schwierig, hat er schon gesagt, neue Rechte ist halt so ein Begriff, der wird für alles und nichts verwendet. Ich habe einfach versucht mal nachzuschauen, wo kommen die her, und habe eigentlich drei Linien entdeckt, wo ich sagen würde, das sind halt neue Rechte. Also teilweise wurden mit neue Rechte wurden auch die Republikaner, als sie aufgekommen waren, bezeichnet, einfach weil es Rechte nach der NPD, die halt immer altrechts war von ihrem Charakter waren. Die antimuslimische Rechte, die gerade noch im Entstehen ist, also so PI News etc., wird auch manchmal schon als neue Rechte bezeichnet. Ich finde das aber wenig gehaltvoll, einfach jede rechte Strömung, die halt sich nicht direkt am Nationalsozialismus orientiert, als neue Rechte zu bezeichnen, sondern ich würde halt sagen, es gibt einfach auch Gruppen, die sich selbst so benannt haben. Und da habe ich halt quasi drei Linien gefunden, die zum Teil auch aufeinander zugehen oder sich überschneiden, aber doch quasi ein bisschen abgrenzbar sind. Das eine sind die sogenannten national-revolutionären neuen Rechten der 1970er. Ich habe das revolutionär in Anführungsstrichen geschrieben, weil ich würde es ihnen dann doch irgendwie absprechen. Also es ist der revolutionäre Habitus, man gibt sich revolutionär. Es ist dann auch kein Wunder, dass die halt Zeitschriften haben, die sich der Rebell nennen. Oder hier nennen sie sich auch selbst Aktion Neue Rechte. Das ist was in Deutschland entstanden ist, diese Linie, diese nationalrevolutionären Rechten. Sie sind ein bisschen eine Parallelbewegung und auch Entgegnung auf die Entstehung der neuen Linken, also so was halt nach 68 gefolgt ist. Und sie sind auch eine Reaktion auf das Versagen der NPD. Also die NPD ist ja gar nicht so jung, wie manche vielleicht glauben, sondern die existiert halt schon seit 1964. Sie ist auch quasi halt der Nachfolger von vorhergehenden faschistischen Parteien, und es gab so einen Hype, wo die NPD es auch in mehrere Landtage geschafft hat. Also es ist nicht das erste Mal in Sachsen oder in Mecklenburg-Vorpommern in den Landtage gekommen, sondern sie war vorher schon zum Beispiel in Baden-Württemberg oder in Niedersachsen im Landtag. Und dann gibt es halt quasi eine Wahl, auf die alles zugespitzt wird. Und da war halt der Gedanke, dass halt die NPD die 5%-Hürde zur Bundestagswahl nimmt, und das klappt nicht. Das ist 64. Sie verfehlt ihren Bundestagseinzug und dann zerfällt sie auch so ein bisschen, oder beginnt ihr langer Zerfall, sag ich mal. Und es gibt halt einmal so ein Wundenlecken, und dann gibt es halt auch einfach, gerade bei der Jugendorganisation, bei den jungen Nationaldemokraten, gibt es so eine Analyse, beziehungsweise gibt es Leute, die unzufrieden sind und die jetzt wissen wollen, warum haben wir es nicht geschafft, müssen wir uns vielleicht modernisieren. Und gerade bei den jungen Nationaldemokraten kommt halt so, bei einem Flügel kommt eine Gegenbewegung auf, die sich ein Stück weit von den alten Rechten verabschieden will und besonders da ihren NS-Bezug und die NS-Rehabilitation sogar als reaktionär schildert. Also es gibt Leute innerhalb der NPD, die halt sagen, nee, dieser Hitler-Bezug ist Quatsch. Dann greifen sie auch noch quasi das teilweise auch sehr konservative Verhalten von NPD-Mitgliedern an. Sie wollen halt lieber revolutionär sein. Sie berufen sich auf ältere Leute, also auf Leute aus der Weimarer Republik. Auch da gab es schon eine Strömung, die nationalrevolutionär sich gegeben hat oder sich selbst auch so bezeichnet hat als Nationalrevolutionäre. Und als Abspaltung von der NPD und besonders von der JN entsteht dann zum Beispiel diese Aktion Neue Rechte. Man sieht hier auch schon, also hier ist zum Beispiel einer, auf den sie Bezug nehmen, aus der Weimarer Republik, Karl Otto, ich weiß nicht, ob es Petel oder Paetel ausgesprochen wird, wo man hier auch sieht, worauf es ein bisschen hinausläuft. Also manchmal werden sie, aber das nehmen sie weniger gern als Bezeichnung Nationalbolschewisten, nennen sie sich eher selten. aber es ist so eine Vermengung zwischen Rot und Schwarz als Farbe. Also hier hat man zwei Tintenfässer, die auslaufen, die, wo die Farben ineinander überlaufen. Und einmal links hat man halt das Schwarze. Das ist halt quasi auch mit die alte Rechte, also man hat jetzt nicht braun genommen, sondern schwarz. Und hier ist das Rote, das ist halt quasi das Revolutionäre und in Anführungsstrichen bitte mitdenken, das Linke, was dann zusammenfließt. Sie suchen insgesamt nach einem dritten Weg, zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Mit Kommunismus ist meist der Staatssozialismus gemeint. Häufig machen sie auch das Angebot einer Querfront. Mit einer Querfront ist gemeint, dass man halt quasi halt Linken das Angebot macht, gegen einen gemeinsamen Feind zu arbeiten, in dem Fall halt gegen meinetwegen Kapitalismus. Sie sagen manchmal auch von sich selbst, sie sind weder links noch rechts. Sprechen halt vom nationalen Sozialismus, ein Begriff, der heute wieder stark aufgenommen wird, aber häufig heute eigentlich bloß ein Tarnbegriff für Nationalsozialismus ist. Und sie sagen halt, wir wollen die nationale und die soziale Frage verbinden. Wie gesagt, diese Aktion Neue Rechte ist einfach eine Gruppe als praktisches Output von diesen Überlegungen. Die wird 1972 gegründet unter einem Henning Eichberg, der ist sehr wichtig für die Ideologieproduktion quasi. Sie propagieren auch einen deutschen Befreiungsnationalismus und sagen halt, Deutschland ist besetzt, der Osten ist besetzt von quasi den Sowjets oder dem, ja, und der Westen ist besetzt von den Amerikanern. Und wir müssen uns halt quasi dagegen erheben, befreien. Wir müssen einen deutschen Befreiungsnationalismus voranbringen. Wenn man sich überlegt, welche quasi Bewegungen damals wichtig waren, beziehungsweise worauf die europäische Linke auch sehr stark geschaut hat, dann weiß man auch, woher diese Logik auch mitkommt. Also es waren ja natürlich nationale, antikoloniale Befreiungsbewegungen in der Peripherie oder also wozu man früher vielleicht noch Dritte Welt gesagt hätte, die halt damals halt sehr, sehr wichtig waren, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben, wo viele Leute hingeschaut haben, also wie Viet Cong oder halt andere Gruppen in Afrika oder Lateinamerika, die sich halt tatsächlich gegen einen ja, Imperialismus quasi erhoben haben. Und darauf haben sich halt Linke sehr stark bezogen, aber darauf haben sich auch Rechte bezogen und die haben das quasi dann gespiegelt und haben gesagt, na eigentlich sind wir ja auch besetzt. Hier sind doch überall die US-amerikanischen Kasernen und dagegen müssen wir uns jetzt wehren. Also sie haben den Anti-Amerikanismus oder Außen-Anti-Amerikanismus haben sie sich auch ein bisschen entstanden. Auf der anderen Seite waren sie halt auch ganz stark antikommunistisch. Also das ist dieses dritte Weg-Ding. Ihr Hauptblatt war wir selbst. Ich habe hier mal ein paar Sachen von ihnen, also ein paar Blätter, die aber alle nicht mehr existieren, gemacht. Wir selbst ist auch wieder nicht ein ganz zufälliger Name, das ist nämlich quasi die deutsche Entsprechung zu Sinn Fein, was gälisch wir selbst heißt und das ist die Partei, die zur IAA gehört. Also auch da hat man wieder auf den Befreiungsnationalismus positiv Bezug genommen. Wir selbst war ein Blatt, was bis 2002 erschienen ist. Wenn man sich die Ausgaben durchguckt, dann haben tatsächlich da auch teilweise Leute, die eigentlich zur Linken gehören, für geschrieben. Es ist sehr stark anti-amerikanisch. Aber sie greifen auch neue Themen auf, also so zum Beispiel die Ökologiebewegung und sowas, ist bei ihnen sehr, sehr wichtig. Hier habe ich mal so ein Beispiel, also sie haben halt auch immer wieder andere Leute quasi haben versucht anzusprechen. Untertitel ist Zeitschrift für nationale Identität, Amerika ist Frieden und hier Blockfreiheit oder Besatzungsstaat. Und dann haben sie ein Bild, das müssten Autonome sein, also das sind definitiv keine Rechten, die halt eine amerikanische Flagge verbrennen. Also da war immer das Angebot, unter dem gemeinsamen Feind können wir doch zusammenarbeiten. Hier hat man auch nochmal Beispiele, oben links die Linke und die Nation oder hier Neutralität für Deutschland. Das war auch immer so eine Idee, dass man halt quasi, Deutschland wird wieder vereinigt, indem halt quasi die Besatzungsmächte abrücken und Deutschland sich für neutral erklärt. Ja, die Frage ist, was ist davon übrig geblieben? Ich habe ja schon gesagt, wir selbst gibt es nicht mehr, aber es gibt Organisationen, die würde ich in dieser Tradition verorten, also Nationalrevolutionär 2.0 quasi, der Fahnenträger wäre sowas, also auch die nehmen sehr stark Bezug auf Befreiungsnationalismus, ob das nun der baskische oder der palästinensische ist. Dann gibt es hier so eine Sache, die heißt Sache des Volkes, die sich auch sehr stark nationalrevolutionär gibt, oder der Fahnenträger. Hier sieht man es auch nochmal, Überschrift für die Unterdrückten gegen die Ausbeuter, schwarze Fahnen im Hintergrund, da muss man erstmal tatsächlich auf die Seite durch hinklicken und sich das durchlesen, bevor man überhaupt mitbekommt, dass es sich dabei um Rechte handelt. Also es gibt auch Leute, die quasi diese Tradition weiterführen. Ich würde aber heute sagen, das ist eigentlich die Strömung innerhalb der neuen Rechten, die am unwichtigsten geworden ist. Aber es gibt sie noch. Dann habe ich noch quasi eine zweite Linie, die neue Rechte, ein Import aus Frankreich. Ähnlich wie in Deutschland, wo halt diese Nationalrevolutionären quasi entstanden sind, oder die Aktion Neue Rechte, entstand in Frankreich die Nouvelle Droite, also die neue Rechte, 68. Auch in quasi Reaktion auf bestimmte Ereignisse, einmal auf die 68er Revolution oder Revolte und aber auch in Abgrenzung zu alten Rechten in Frankreich. Die alte Rechte in Frankreich waren ein bisschen anders, also halt nicht nationalsozialistisch wie in Deutschland, sondern eher nationalkatholisch. Und das waren auch Leute, die sehr stark auf die Kolonien, auf die französischen Kolonien fokussiert waren. Und gerade zu der Zeit ist auch der Kampf um Französisch-Algerien gescheitert. Also Frankreich hat ja versucht, den nördlichen Teil vom heutigen Algerien für sich zu behalten, quasi zum Mutterland zu werden. Und das hat aber wegen der Aufstandsbewegung vor Ort halt nicht geklappt. Es gab dann sogar einen Putsch gegen den französischen Präsidenten, der gescheitert ist, also so von Rechten, von den Siedlern etc. Und quasi Frankreich hat seinen letzten wichtigen kolonialen Teil verloren. Daraus entstand eine Krise von der Rechten, von der traditionellen Rechten in Frankreich, und die haben dann halt quasi sich neu organisiert, und beziehungsweise es gab neue Konzepte, und das ist diese Nouvelle Droite. Die hat ihren Durchbruch etwa 10 Jahre später, also nach 68, so im Jahr 1979, wo es ihr gelingt, auch in Teile von den Redaktionsstuben von bürgerlichen Magazinen einzurücken. Also sie schaffen es da wirklich viel Einfluss auszuüben, zum Beispiel im Figaro-Magazin. Der wichtigste Kopf, das ist der Typ, der eigentlich recht sympathisch mit einer Kippe in der Hand einen anlächelt, das ist Alain de Benoist, 1943 geboren, also jemand, der irgendwie jetzt nichts irgendwie mit der französischen Kollaboration in dem Vichy-Regime zu tun hat, weil er halt auch so spät geboren ist. Er gilt als Cheftheoretiker der Nouvelle Droite und ist halt Chefredakteur von diversen rechtsintellektuellen Zeitschriften. Man zitiert zum Beispiel die Nouvelle École oder da dieses Krieg ist auch ein Think Tank, der zu ihm gehört. Er war ab 77 Redakteur beim Figaro-Magazin, was eigentlich ein rechtes bürgerliches Magazin ist, und schafft es da auch quasi, das stark zu beeinflussen. Er ist aber halt deswegen auch wichtig für die deutsche Neue Rechte, weil er stark übersetzt wurde. Also er veröffentlichte bislang über 50 Bücher, also er ist ein Theorieproduzent, wird gesagt, und mehr als 3000 Artikel. Ein kleiner Skandal war es, als eines von seinen Artikeln nach dem 11. September, der mit einem gewissen antiamerikanischen Gehalt hatte, in der Taz veröffentlicht wurde. Also sicherlich ein Versehen, das war nicht so, hey, Alain de Benoist, bitte schreib mal jetzt was für die Taz. Aber es hat halt quasi ins Konzept gepasst, und es ist bloß deswegen aufgefallen, weil einige Leute halt den Namen von dem Autor kannten. Er wurde zum Teil, also ein Teil von seinen Büchern wurde in 15 Sprachen übersetzt, unter anderem auch ins Deutsche. In Deutsch sind seine Bücher im Tübinger Hohenrein und Krabert Verlag und im Junge Freiheit Verlag erschienen. Wie gesagt, zur Jungen Freiheit sage ich dann noch was. Zu ihm gehört auch ein Think Tank, also ein Denkzirkel, der hier quasi zu sehen ist. Und der zeigt auch schon so ein bisschen, was halt die Bezugspunkte von dieser Nouvelle Droite sind, nämlich der Bezug auf das antike Griechenland. Also ich glaube, Alain de Benoist selbst hat auch gesagt, er hat von einem geistigen Zurück zu den Griechen gesprochen. Er hatte auch, dadurch war er halt auch, also er selbst bezeichnet sich als weder links noch rechts, ich würde ihn definitiv als rechts bezeichnen. Er hat auch so eine gewisse Kapitalismuskritik, aber wenn man mal richtig hinschaut, geht es vor allen Dingen um so strukturell antisemitische und anti-amerikanische Plattitüden. Und die Leute um ihn herum und er selbst haben versucht, halt so eine indoeuropäische Religion zu kreieren. Und dabei gibt es ein ganz starkes Feindbild, das, wo ich auch sagen würde, das ist stark antisemitisch aufgeladen, nämlich das Judeo-Christentum. Also es ist halt so quasi, wir wollen eine ein Rück zum Heidentum, aber nicht unbedingt zu irgendwie so einzelnen Göttern, sondern es ist schon ein bisschen abgehobener als jetzt auf dem Altar, ich sag mal, Wotan zu opfern, sondern wir wollen halt zurück zum geistlichen Griechentum. Und ich lese einfach mal was von einem von seinen deutschen Vertretern vor, Pierre Krebs. Denn wir ahnen eine Wiedergeburt über den Sieg über Jerusalem, der heidnischen Religiosität des Uralten des Abendlandes über das entwurzelte Judenchristentum des fremdländischen Judäa besiegeln wird. Zitat Ende. Also hier hat man dieses ganz starke Christentum und Judentum werden verschmolzen und das ist halt das Feindbild und das ist eine weiche Religion, das ist keine Kämpferreligion, die hat halt Europa quasi ruiniert und deswegen muss man halt zurück zu diesen zur indoeuropäischen Religion, die aber eigentlich nie genau ausdefiniert wird. Also was genau das sein soll, es gibt auch keine wirklichen Rituale und zum Teil, weil es halt eigentlich auch diese Religion halt quasi eine Erfindung ist und nicht irgendwie in der Rückgriff auf was Altes, versucht man halt irgendwo was zu finden und bezieht sich dann wieder auf das SS-Ahnenerbe. Also die SS-Organisation unter Himmler hatte so eine Art Forschungseinrichtung, also es war eher eine Pseudo-Forschungseinrichtung, die hieß Ahnenerbe und die hat halt versucht, so Traditionen zu erfinden, zu kreieren oder halt Beweise für Traditionen zu finden, die halt möglichst nicht mit Judentum oder Christentum zu tun haben. Und da hat man dann halt sich wieder quasi angelehnt. Auf jeden Fall dieser Versuch quasi strahlt aus, auch auf die Nachbarländer, auf Italien, auf Belgien sehr stark, aber zum Teil auch auf Deutschland. Da finden sich dann eigene Organisationen, die gegründet werden, also halt nicht mehr Krieg, sondern halt zum Beispiel das Thule-Seminar, was von, ich sag mal so, ein bisschen flapsig Alain de Benoists Vertreter in Deutschland, nämlich Pierre Krebs, gegründet worden ist. Hier sieht man quasi das Symbol, ist halt auch so ein bisschen an irgendwelche antiken Muster angelehnt. Hier unten sieht man den Menschen, wie er gerade spricht. Vielleicht noch ganz kurz als Information, wo er spricht. Er spricht in der Schweiz als Referent auf dem Bild bei der Partei National Orientierte Schweizer. Das ist sowas wie die NPD in der Schweiz. Und hier hat man auch nochmal das Symbol. Und da ist es auch wieder interessant, dass das Symbol von diesem Thule-Seminar in Deutschland, also was halt quasi ein radikal neurechtes Thinktank ist, aber vermutlich auch eine Organisation mit nicht so vielen Mitarbeitern, also wo der Pierre Krebs die wichtigste Person ist, die halt frappierend, also eigentlich identisch ist mit dem alten Thor Steiner Logo. Also das dürfte auch kein Zufall sein, dieses Thule-Seminar-Symbol gab es schon vorher und die quasi fesche Motemarke für den Neonazi von heute, Thor Steiner, das alte Symbol, was auch verboten worden ist, weil es eine Zusammensetzung aus zwei verschiedenen NS-Symbolen ist, sieht exakt genauso aus. Also hier hat man auch wieder ein bisschen dieses Aufbrechen von dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass es halt quasi so eine Abgrenzung zur alten Rechten ist, gerade bei dieser radikalen Neurechten, wie dem Thule-Seminar, da gibt es wieder eine ganz, ganz starke Hinwendung zum Nationalsozialismus und besonders zum zur SS-Ideologie oder da auch zum Ahnenerbe. Also da ist das, da kann man das dann tatsächlich auch wieder diese Definition ein bisschen über Bord werfen. Es tut mir leid, wenn ich keine eindeutige Definition leisten kann. Vielleicht werdet ihr auch mit mehr Fragen zurück, also aus dem Vortrag rausgehen. Aber ist halt ein total schwieriges Thema. Hier hat man auch nochmal quasi die Zeitschrift vom Thule-Seminar, Metapo, also Abkürzung für Metapolitik. Und oben sieht man halt auch die schwarze Sonne. Das ist ein Logo, was auch definitiv aus Nationalsozialismus kommt. Ich habe es hier unten rechts eingeblendet. Das ist der Gruppensaal in der Wedelsburg. Das wollte Himmler, also der Chef von der SS, wollte das zum ideologischen Zentrum der SS ausbauen. Und da ist es halt quasi in den Boden eingelassen. Und das ist auch wieder was halt mit quasi konkreten Leiden verbunden ist. Also ich habe mal eine Führung mitgemacht in der Wewelsburg und in der Wewelsburg gab es das kleinste unabhängige KZ. Also es war kein Außenlager, sondern es war ein eigenes KZ. Und die KZ-Häftlinge waren halt auch quasi dazu da, halt diese Kultstätte auszubauen. Unter anderem auch sowas hier zu bauen, wie dieses Sonnenrad. Also da sieht man halt auch wieder, wie Ideologie und Leiden halt im Nationalsozialismus halt miteinander verbunden sind. Oben hat man mit europäischen Synergien hat man auch eine von den wichtigen europaweit aktiven Organisationen von der Neuen Rechten in dieser Tradition. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Inhaltlichen was, zum Thule-Seminar, Pierre Krebs wieder zitiert, Zitat, mit der totalen Wiedergeburt Europas haben wir unser Programm bestimmt, die Strategie bestimmt, die Strategie dieses Projektes haben ebenfalls festgelegt, die Metapolitik und den Kulturkrieg. Wir müssen noch die Grundlagen sowie den materiellen Rahmen dieses Programms festhalten. Das Thule-Seminar, eine neue Schule der europäischen Kultur. Zitat Ende. Also es geht halt um die europäische Wiedergeburt gegen das Judeo-Christentum, hatte ich ja vorhin schon in dem Zitat gebracht. In Frankreich ist es auch so, dass Teile von dieser Nouvelle Droite auf den Front National, der allerdings eher neofaschistisch ist, aufstrahlen. Und dass einige von den Leuten, die halt Ideologiearbeit gemacht haben, in der Nouvelle Droite halt zum Front National gehen. Ja, dann gibt es noch eine dritte Linie, das ist die konservative Revolution. Dazu wird noch in einem späteren Vortrag was gesagt, deswegen werde ich da nicht so ganz so drauf eingehen. Das ist quasi eine sehr übergreifende Sammelbegriff für verschiedene Leute aus der Weimarer Republik, wo man sagen könnte, die halt eigentlich kein gemeinsames Element haben, außer über Feindbilder. Also sie waren über Feindbilder vereint, sie waren antidemokratisch, antiliberal, antimarxistisch, antifeministisch und antisemitisch. Das waren Leute, die haben in kleinen Organen publiziert und hier hat man einfach mal eine Auswahl von den Leuten, die werden euch aber in einem späteren Vortrag noch stärker vorgestellt. Ernst Niekisch, Karl Schmidt wird vielleicht den Juristen und Juristinnen unter euch was sagen. Oswald Spengler, der dieses Buch Der Untergang des Abendlandes geschrieben hat, also so kulturpessimistisch war. Arthur Möller-Vandenbruck oder auch sehr wichtig Ernst Jünger. Ernst Jünger ist deswegen auch so bekannt, weil er auch gleichzeitig Schriftsteller war. Also er hatte seine konservativ-revolutionäre Phase, vor allen Dingen in der Weimarer Republik. Und war dann später, obwohl er halt nie besonders demokratisch war, hat sich aber eher zurückgehalten mit Kritik an der Bundesrepublik dann später und wurde dann gehypt. Es gab zum Beispiel hier eine Briefmarke für ihn oder das ist, ich glaube, sein 100-jähriger Geburtstag. Und wenn man genauer hinschaut, ich weiß nicht, ob ihr die Person erkennt, weiß jemand, wer das ist? Roman Herzog. Genau, das ist Roman Herzog. Und der Dicke? Kohl. Genau. Also das war halt den CDU-Konservativen sehr wichtig, sich da halt quasi noch auf seinen, ich glaube es war der 100-jährige Geburtstag, es war auf jeden Fall ein runder und sehr hoher, halt mit ihm sehen zu lassen. Ja, das waren Leute, die haben halt in der Weimarer Republik gegen die parlamentarische Demokratie angeschrieben, sie waren sehr stark völkisch orientiert, waren in kleinen Zirkeln und Clubs organisiert, haben dann aber im Nationalsozialismus nicht wirklich die Macht gehabt. Also sie haben geholfen, mit quasi den Nationalsozialismus geistig vorzubereiten. Sie haben auch so Begriffe geprägt, wie meinetwegen das Dritte Reich. Das kommt auch von einem konservativen Revolutionär. Waren dann aber zum Teil eher machtlos, haben sich zum Teil beteiligt am Nationalsozialismus, waren aber zum Teil auch in der sogenannten inneren Emigration oder manche standen dem Nationalsozialismus auch eher, waren quasi Gegner von rechts vom Nationalsozialismus. Auch sowas gab es. Aber halt nicht irgendwie demokratisch orientierte Gegner. Ich werde dazu jetzt nicht noch besonders viel sagen. Es gibt aber halt, deswegen ist es auch wichtig, es gibt einfach Leute, die sich heute auf diese Leute beziehen und für die sehr wichtig sind. Also hier hätten wir mal zum Beispiel einen Kranz auf dem Grab von Oswald Spengler, also wo ich schon gesagt habe, der Untergang des Abendlandes ist ein Buch oder ist was, was von ihm kommt. Und da zum 75. Todestag mit einem Zitat von ihm, Optimismus ist Feigheit, also dieses Kulturpessimistische, hat das Institut für Staatspolitik in Kranz abgeworfen. Vielleicht noch ganz kurz Begriff Kulturpessimismus, vielleicht können sich einige Leute nicht ganz so was drunter vorstellen. Das ist dieses typische, bedauernde, naja, alles geht vor die Hunde und früher war es besser, was man zum Beispiel auch bei Sarrazin stark findet, also wo er dann sagt, na früher konnten alle Schüler und Schülerinnen halt Goethe auswendig zitieren und heute gibt es ja keine Kultur mehr, alle schauen bloß MTV etc. Das ist übrigens eine Klage, die es seit einfach 2000 Jahren durchgängig gibt. Also Das gibt schon alte Sprüche von Griechen, die genauso sagen, naja, die Kinder benehmen sich heute schrecklich daneben, wird alles immer schlimmer. Das Interessante ist, dass der Bezug auf die konservative Revolution zum Teil über die Schriften funktioniert, aber man tut sich zum Teil auch einfach in Namensanalogien nimmt Namensanalogien her. Also dass man halt Bezeichnungen, die halt Zirkel von konservativen Revolutionären bezeichnet haben, nimmt man wieder für sich heute. Das fällt bloß wirklichen Kennern auf und Kennerinnen. Also das ist vielen ist das nicht so auffällig, aber wenn man mal genau nachschaut, findet man häufigere solche Sachen. Also zum Beispiel ist der wichtigste neurechte Verlag oder rein neurechte Verlag ist die Edition Antaios, also Leben, Fleisch und Junge Freiheit Verlag. Und die trägt denselben Namen wie ein von dem österreichischen Antisemiten Trebitsch 1910 gegründeter Verlag. Zudem gab es ein Magazin namens Antaios, das der italienische Protofaschist Julius Evola 1959 bis 1971 herausgebracht hat. Evola war einer von den Gedankengebern von Mussolini. Also da ist es halt quasi so, dass man halt direkt Anleihen nimmt, aber das sagt man halt nicht offen. Aber wenn man genauer schaut, findet man sowas häufiger. Es gibt auch noch andere Sachen, woran man halt Anleihen nimmt, also halt neben diesen Schriften. Es gab in der Weimarer Republik einfach eine sehr starke Szene von Leuten, die völkisch waren. Also völkisch vielleicht nochmal ganz kurz so ein bisschen erklärt, das sind halt Leute, die sagen, wir haben die Definitionshoheit über Deutsch, was ist Deutsch, und Deutsch ist, was deutschen Blutes ist. Natürlich gibt es kein deutsches Blut, also es wurde noch nie in der Geschichte der Wissenschaft wirklich nachgewiesen, aber das sind halt Leute, die halt zu jemandem sagt, der eine dunkle Hautfarbe hat, Deutsch spricht, einen deutschen Pass hat und sich selbst vielleicht als Deutsch empfindet, du kannst nicht deutsch sein, weil du bist halt nicht deutschen Blutes. Und jemand, der deutschsprachige Vorfahren hat und eine hellere Hautfarbe hat, dem sprechen sie halt dieses Deutschtum wieder zu. Also es ist eine rassistische Definition von Deutsch. Völkisch ist aber ein sehr, sehr eigenständiges deutsches Wort, deswegen wird es zum Teil auch im englischsprachigen Raum halt aus dem Deutschen rausgenommen, weil es halt nicht wirklich eine Entsprechung dazu gibt im englischsprachigen oder in der englischen Sprache. Das Abgefahrenste, wo Neurechte es geschafft haben, halt quasi Einfluss zu gewinnen oder quasi halt Leute, die sich an dieser konservativen Revolution noch orientiert haben, wo die halt Einfluss gewonnen haben, war die SPD. Also das mag man sich gar nicht vorstellen, aber es gab in der SPD gab es einen Hofgeismacher Kreis, der nach 1990 wieder gegründet wurde. Es waren vor allen Dingen Burschenschafter, die in die SPD gegangen sind. Und da halt quasi Bezug genommen haben auf eine Gruppe, die schon mal existiert hat, die quasi eine völkische Gruppe innerhalb von der SPD in der Weimarer Republik war. Die existierte 1923 bis 1926 und war eine Gruppe von nationalgesinnten Jungsozialisten, die sich zum Teil nationalrevolutionär gegeben haben. Und auf diese Tradition hat dann wieder eine Gruppe von Jusos Bezug genommen in den frühen 90ern. Also es waren Burschenschafter, die zum Teil von außen in die SPD reingegangen sind, aber es gab auch sowas wie eine Resonanz innerhalb von der SPD. Die hatten dann Ortsgruppen in Göttingen, im Rheinland und in Leipzig gegründet. Also auch ziemlich abgefahren. Auf jeden Fall gibt es immer wieder diese Bezugnahmen auf die frühen Vordenker der konservativen Revolution. Ja, woraus bestehen nun diese neuen Rechten? Ich habe mir einfach ein paar Ideologieversatzstücke von den neuen Rechten angeschaut und würde die halt ganz kurz vorstellen. Ich habe einfach mal unterschieden in Negativideologien, also halt so quasi Feindbilder etc., was man ablehnt, und positive. Ein quasi halt, was man halt rannimmt als positives Ideologien, ist so ein erneuerter Rassismus, der unter dem Stichwort Ethnopluralismus läuft. Hier hat man mal ein paar Beispiele. Also man hat hier von der Lega Nord, das ist auch nicht unbedingt eine neurechte Partei, ist eher eine separatistisch extrem rechte Partei in Norditalien. Man hat hier was aus dem niederländisch-flämischen Bereich und das ist, glaube ich, von der Freien Jugend Südtirol. Man hat quasi hier den Spruch halt quasi, die Indianer konnten die Einwanderung nicht stoppen, heute leben sie in Reservaten. Und hier oben hat man die Abbildung von so angeblichen Prototypen von verschiedenen Völkern, und wo man gesagt hat, sind wir alle gleich, 100% Identität, 0% Rassismus. Und genau das ist dieses quasi, dieser Ethnopluralismus, dass man halt gesagt hat, respektiert die Differenz. Das ist so ein typischer Spruch aus diesem Spektrum, was Ethnopluralismus angeht. Die gedankliche Grundlage dieses Begriffs ist eine Rassentrennung zum Erhalt der nationalen Identität. Also es wird halt gesagt, es gibt quasi, es hört sich fast wie Umweltschutz an, wir müssen unsere Völker schützen und die dürfen sich auf keinen Fall vermischen. Die unterschiedlichen ethnischen Gruppen sollen ihre kulturelle Eigenart quasi bewahren. Und was damit einhergeht, ist die angebliche Ablehnung vom völkischen Sozialdarwinismus. Also man sagt nicht mehr, es gibt halt irgendwie so quasi eine Wertungstabelle und ganz oben sind die Weißen oder die Arier oder die Deutschen und ganz unten sind halt die Juden oder schwarze Menschen oder was weiß ich was, sondern eigentlich sind alle gleichwertig, aber jeder soll gefälligst also sich nicht mit den anderen vermischen. Also es geht von der Annahme aus, sowas wie Völker besäßen unveränderliche kulturelle Identitäten und diese müssten getrennt gehalten werden. Von soziobiologischen Argumenten ausgehend wird dabei versucht, die genetische Determination und Verschiedenheit der unterschiedlichen Völker nachzuweisen. Also es wird dann trotzdem noch rassistisch aufgeladen, wird gesagt, naja, es gibt halt unterschiedliche ethnische Abstammungen und die sind halt in einer Bevölkerungsgruppe homogen. Und ich zitiere auch mal wieder einen neurechten Vordenker für das Thule-Seminar. Zitat, was aber wird in diesem Fall aus den Negern, was aus dem amerikanischen Indianern, was von deren ursprüngliche Kultur noch übrig ist, was wird aus den eingeborenen Stämmen, die vielleicht das gleiche Recht auf ihre besondere Lebensweise haben, wie jene Tierart, über die wir uns aufregen, weil sie vom Aussterben bedroht sind. Zitat Ende. Also hier wieder diese Analogie zum Tier- und Umweltschutz oder Tier- und Naturschutz und man sagt halt, naja, es sind halt diese Gruppen, die sind halt erhaltenswert. Das ist natürlich trotzdem krass rassistisch, was da passiert. Es wird dann halt auch sowas verneint, wie dass halt Leute aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen untereinander heiraten, weil das wäre ja quasi eine Mischung und dagegen ist man ja. Und es gibt auch trotzdem Parallelen in der Argumentationsstruktur zur alten Rechten, weil die ebenfalls halt auch diesen Rassismus hat und letztlich kommt dann trotzdem auch die Wertung raus. Also man hält trotzdem die eigene Art, die eigene Rasse, was auch immer das dann sein soll, für die bessere und die erhaltenswertere. Vielleicht weniger mit diesem Kampf der Völker ums Dasein-Ding. Also es handelt sich eigentlich um eine Neuformulierung des klassischen Rassismusbegriffs, wo halt ein quasi unverbrauchter Begriff verwendet wird, wo man damit meint, sich halt gegen Kritik wappnen zu können. Also Ethnopluralismus statt Rassismus oder halt, dass man halt nicht sagt zwischen den verschiedenen Rassen, sondern zwischen den verschiedenen Völkern etc. Also hier hat man nochmal zum Vergleich den alten Rassismus und der ist eigentlich auch ähnlich, auch diese Typeneinteilung ist sehr vergleichbar. Was halt auch, das ist dann wieder halt ein Feindbild, wo man sich trifft, aber da treffen sich glaube ich alle Rechte, aber es findet halt auch bei der neuen Rechten statt, ist halt dieses Feindbild links bzw. Linksextremismus. Das geht dann bis hinein zu dieser Extremismusforschung, die unter anderem ihren Sitz im Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V., es ist nämlich bloß ein Verein und kein irgendwie Institut von der TU Dresden hat, wo die quasi die Extremismusforscher, bekanntesten sind sicherlich Backe und Jesse, zumindest in den 90er Jahren starke Kontakte zu der neuen Rechten aufgewiesen haben. Bis hin, dass sie halt mit dem Vordenker der neuen Rechten hat, glaube ich, Jesse zusammen ein eigenes Buch publiziert. Das Blick nach links, was man hier sieht, also was halt so eine Analogie zum Blick nach rechts, falls ihr das kennt, ist so ein sozialdemokratischer Infodienst, dieser Blick nach rechts. Das ist zum Beispiel von der Jungen Freiheit eine Kategorie auf ihrer Homepage gewesen. Oder hier unten von Jungen Neuen Rechten, Informations- und Dokumentationsstelle gegen Linksextremismus und Gewalt. Auch sehr beliebt ist quasi das Wettern gegen Political Correctness oder politische Korrektheit. Jürg Schönbohm hat zum Beispiel in einem neurechten Verlag hat da ein kleines Büchlein geschrieben, habe ich mir auch mal durchgelesen. Ist ziemlich langweilig, um ehrlich zu sein. Wo es halt darum geht, dass man behauptet, es gibt Denk- und Sprechverbote und man will jetzt wieder die Freiheit haben, endlich Sachen zu bezeichnen, wie man die will. Das hat aber einfach was damit zu tun, dass halt die Gesellschaft sich verändert hat und dass man Minderheiten nicht mehr ungestraft beleidigen kann. Also, dass man schwarze Menschen nicht mehr einfach als Neger bezeichnen kann. Dass man halt nicht Frauen einfach so als Emanzen abwatschen kann und dass man dann Widerspruch erntet, weil diese Gruppen halt heutzutage vielleicht ein bisschen mehr Einfluss gewonnen haben oder halt mehr sagen können. Das hat aber nichts mit Sprechverboten oder Denkverboten zu tun. Das ist einfach eine vollkommene Ignoranz von den Leuten, die gegen dieses Political Correctness anarbeiten oder was sie darunter verstehen, dass sie, wenn sie solche Ausdrücke benutzen, dass sie damit real einfach Menschen verletzen. Also das kapieren die auch gar nicht. Das habe ich auch sehr schön bei Jörg Schönbohm rauslesen können. Der wettert halt, dass er nicht mehr das sagen kann, was er will. Das ist halt eine quasi Einengung der Meinungsfreiheit ist, aber er kapiert einfach nicht, dass es halt einen Grund hat, warum man schwarze Menschen nicht als Neger bezeichnet, nämlich weil man damit real einfach Menschen verletzt. Das rafft er nicht. Und deswegen gehen sie halt davon aus, also weil sie das auch nicht kapieren, sagen sie halt, es gibt eine Meinungsdiktatur, die uns verbieten will, was wir sagen. Ja, die Deutsche Burschenschaft, wo ich sagen würde, dass sie auch in stark neurechts beeinflusst ist, hat einen eigenen Sticker dazu gemacht. Political Correctness, nein danke, oder PC wird es häufig auch abgekürzt. Oder oben gibt es auch eine Burschenschaftsveranstaltung in Berlin zu dem Thema, auch von Jörg Schönbohm, die im Anzeigenmarkt der Jungen Freiheit angekündigt wird. Es gibt noch weitere quasi negative Ideologeme oder Feindbilder, zu denen werde ich jetzt nicht noch direkt was sagen, einfach auch aus Zeitgründen. Ich zähle sie bloß kurz auf. Teilweise ist die Aufklärung an sich noch ein Feindbild, also besonders, weil man daraus halt häufig die gleichen Menschenrechte ableitet und gegen die ist man auf jeden Fall, also Anti-Egalitarismus. Es gibt ein Feindbild Frankfurter Schule und 68er, da hat man quasi, führt man halt die Moderne auf die 68er zurück, also die, dass halt, was weiß ich, heute Homosexualität nicht mehr verboten ist oder dass halt auch der Konservatismus so in der Lebenshaltung von vielen Menschen verschwunden ist. Das hat was mit quasi dem Einbruch der Moderne und Postmoderne zu tun. Und man führt das aber halt gerne auf die 68er zurück, beziehungsweise dann als deren Ideengeber die Frankfurter Schule. Dieses Feindbild haben auch zum Teil Neonazis, also Frankfurter Schule, die laden das aber noch sehr stark antisemitisch auf. Also weil viele von den Vordenkern der Frankfurter Schule waren ja jüdischer Herkunft. Und da kann man natürlich halt schnell den Antisemitismus dann rausziehen, wenn man Antisemit ist. Geschichtsrevisionismus gibt es auch, aber das ist weniger so in der einfachen Punkt wie Holocaustleugnung bei den Neonazis, sondern es ist eher so zum Beispiel halt bezüglich des Zweiten Weltkrieges, naja, Deutschland hat nicht nur den Krieg angefangen, die anderen haben auch mitgemacht, etc. Also so, da gibt es zum Beispiel ein Buch, was halt sehr stark in neurechten Kreisen gehypt wird, das trägt den bezeichnenden Titel Der Krieg, der viele Väter hat. Genau. Ich sage jetzt halt noch was zu den Organen von der neuen Rechten. Das Wichtigste ist sicherlich die Junge Freiheit. Ich lese sie seit 4 Jahren jede Woche, beziehungsweise überfliege sie, weil manchmal ist es auch einfach anstrengend und ich habe nicht die Zeit und einfach auch nicht den Bock. Es ist eine Wochenzeitung, es ist eine Zeitung mit einer gewissen Ausstrahlungskraft, die über ihre Auflagenhöhe von 18.000 Exemplaren, beziehungsweise knapp 20.000, inzwischen sind es glaube ich auch über 20.000, hinausgeht. Sie haben ihren Sitz inzwischen in Berlin am Hohenzollerndamm, das hier ist das Gebäude, also hier oben sitzen sie, da sieht man das Klingelschild, was ich fotografiert habe. Sie haben aber ihre Anfangszeiten, sieht man hier, also diese Leute, die da zusammensitzen auf dem alten Schwarz-Weiß-Foto abgebildet sind, auch nicht ganz so, das wirkt ja auch nicht wie eine professionelle Redaktion. Die Junge Freiheit ist nämlich eigentlich ein Schüler- und Studentenzeitschriftprojekt, was wiederum aus einem bestimmten Spektrum kam, nämlich, und das wissen nicht so viele Leute, aus einem verbindungsstudentischen Spektrum. Also es waren Leute, die aus den Burschenschaften kamen, beziehungsweise auch sehr stark aus einer Studentenverbindung, die häufig ziemlich unbekannt ist, nämlich aus der Deutschen Gildenschaft, die ungefähr genauso recht sind wie die Deutsche Burschenschaft. Und die haben sich halt quasi erst in Freiburg getroffen, haben dann halt diese Zeitung als Schülerzeitungsprojekt und für Jugendliche gegründet und haben erst nach und nach sich professionalisiert und wurden immer wichtiger. Es gab dann noch eine Abspaltung der Österreich-Ausgabe, die heißt heute zur Zeit, und ist vor allen Dingen FPÖ-nah, also an den Rechtspopulisten dran. Hier sieht man auch so ein bisschen ihr geändertes Erkennungszeichen. Also hier einmal die Wochenzeitung aus der Hauptstadt und das nächste hat dann auch schon diese Kuppel, diese Glaskuppel auf dem Reichstag mit drauf, auf dem Logo. Das wurde auch sehr hart diskutiert unter den Lesern, dass man halt so ein modernes, gläsernes Ungetüm da drauf gepackt hat. Vielleicht noch ganz kurz, warum erwähne ich die Junge Freiheit oder warum ist es wichtig? Die Neue Rechte hat gewisse Strategien, die sie anwendet. Eine von den Strategien ist die Metapolitik, der Kampf um den vorpolitischen Raum, könnte man es auch zusammenfassen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass das Organ vom Thule-Seminar auch Metapolitik heißt oder Metapo. Das ist eine Orientierung an Antonio Gramsci. Das ist eigentlich ein Linker, der davon gesprochen hat, dass man erst die kulturelle Hegemonie quasi erkämpfen muss und dann die politische Hegemonie. Also erst muss man halt quasi Diskurse beeinflussen, indem man halt meinetwegen Vokabeln einfließen lässt, indem man, blöd gesagt, die Gesellschaft nach rechts verruckt. Und dann kann man langfristig politische Erfolge, zum Beispiel über Parteiwahlen, einfahren. Und das ist ja eigentlich auch nicht ganz unlogisch. Also das, klar, Rechtspopulisten schaffen es immer wieder, so einmal Erfolge zu haben. Es gibt dieses rechte Potenzial sowieso, also das ist ruhend vorhanden. Beispiel wäre die Schill-Partei, die in Hamburg aus dem Stand knapp 20% bekommen hat. So eine rechte Law-and-Order-Partei. Aber trotzdem ist es so, dass dann halt die Rechtspopulisten bei den nächsten Malen häufig sehr wieder scheitern. Also zum Beispiel auch bei den Republikanern war es so. Und um halt längerfristig Erfolg zu haben, macht es halt tatsächlich Sinn, halt erst diese kulturelle Hegemonie zu erringen. Das ist was, wie gesagt, halt, was eigentlich von einem Linken stammt, von einem linken Theoretiker, was aber von Benoit, der auch von der Kulturrevolution von rechts gesprochen hat, übernommen wurde. Deswegen ist es mir wichtig, halt auch diese Zeitung vorzustellen oder ihre Organe und ihre anderen Institutionen, weil die genau dieses versuchen. Also die versuchen, diese Metapolitik zu machen, diese Kulturrevolution von rechts anzuschieben. Man kann sich dann noch gerne streiten, wie erfolgreich sie sind oder auch nicht sind. Also es geht unter anderem um die Besetzung und Neudefinition von Begriffen. Es geht um die Beeinflussung von Diskursen. Aber ich habe ja schon gesagt, die Neue Rechte ist sehr elitär. Das heißt, es geht auch um die Beeinflussung von Elitendiskursen. Es geht um einen politischen Klimawandel, darum einen politischen Klimawandel anzustoßen. Und Helmut Kellersohn, einer von den profundesten Kritikern der Neuen Rechten, sprach auch davon, Arbeit an der Verschiebung der Sagbarkeit des Horizonts nach rechts, Zitat Ende. Also, dass bestimmte Sachen enttabuisiert werden, dass man halt wieder sich ganz offen deutsch-national geben kann, dass man offen drüber sprechen kann, dass man halt Ausländer abschieben will, etc. Oder dass Deutschland wieder Großmachtstatus braucht. Also, wenn man sowas im öffentlichen Diskurs äußern kann, also in den Medien, ohne dafür abgestraft zu werden, dann hat sich wirklich dieser Sagbarkeitshorizont nach rechts verschoben. Die Strategie beinhaltet auch, dass man keine klaren Grenzen zwischen dem rechten Konservatismus und der extremen Rechten hat, sondern das versucht aufzubrechen und eine Grauzone, Braunzone, ein Scharnier, ein Brückenspektrum zu schaffen. Also dass man da halt irgendwo ansetzt und die Gemeinsamkeit mit zum Beispiel rechten Konservativen rausfindet. Diese Einflussnahmeversuche haben bereits stattgefunden und finden weiterhin statt. In den 80er Jahren war es bei der Alternativ-Ökologie- und Friedensbewegung teilweise so, also dass man halt versucht hat, die national aufzuladen. Ich weiß nicht, ob ihr viel über die Gründungsgeschichte von der Grünen Partei wisst, aber am Anfang waren daran auch Rechte beteiligt und das waren durchaus Leute, man kann so von 10-15% von der Gründergeneration sprechen, die halt gesagt haben, wir gehen jetzt zu den Grünen rein, um da halt eine neue Partei anzustoßen in unserem Sinne. Also es war nicht nur eine Unterwanderung, aber zum Teil auch. In den 90er Jahren hat man das versucht, bei bestimmten Musikszenen, die quasi rechts, neurechts zu unterwandern. Die Gothic, Dark Wave und Neofolk-Szene war da sehr beliebt. Man hat es versucht auch zeitweise bei den Unionsparteien, bei der FDP. Erfolgreich würde ich behaupten im Studentenverbindungsmilieu oder zumindest bei den Burschenschaften und sogar in der SPD. Da hatte ich ja schon den Hofgeismacher Kreis kurz angesprochen. Und einige von diesen Leuten, die davon beeinflusst werden, die nehmen inzwischen zum Teil auch relativ hohe Stellungen ein. Es war ein Skandal, noch war es ein Skandal, als der ehemalige Junge Freiheit-Redakteur Peter Krause 2008 Kultusminister von Thüringen werden sollte. Also der war Redakteur in dieser, in dem neurechten Hauptorgan, blöd gesagt, der Jungen Freiheit, und war aber gleichzeitig CDU-Mitglied und sollte dann Kultusminister werden. Dann haben aber halt einige Leute interveniert und haben gesagt, das geht ja nicht. Als Kultusminister ist er unter anderem auch für Buchenwald zuständig. Und schaut mal, was der gemacht hat. Der hat für die Junge Freiheit Horst Mahler interviewt etc. Das geht ja wohl wirklich nicht. Aber es gibt andere Gestalten, die es halt quasi mehr geschafft haben oder stärker an die Schaltstellen der Macht vorzudringen. Nun will ich hier keine Verschwörungstheorie unterbreiten. Es ist einfach so, dass Leute halt davon beeinflusst wurden. Es ist die Frage, inwiefern das dann bei einem Output als politische Funktionäre noch eine Rolle spielt. Aber es sind auf jeden Fall halt Leute quasi in wichtigeren Positionen auch davon beeinflusst. Also es ist jetzt nicht keine gezielte Unterwanderung oder sowas. Das wäre Quatsch. Ja, ich hatte ja schon gesagt, die geben sich ziemlich elitär. Die Junge Freiheit, die hat man mal eine Leserumfrage. Also das war so ein selbstständiges Einschicken von den Ergebnissen. Und da war halt so beruflicher Status. Und da merkt man schon, es handelt sich um quasi nicht ein Abbild aus der Bevölkerung, kein Querschnitt, sondern es handelt sich um vor allen Dingen sehr gebildete Leute. Also wir haben knapp 50% mit einem Fachhochschulabschluss, das hier oben, ich muss es kurz zeigen, weil die hinten werden es definitiv nicht lesen können, 2,3% der Leute haben sogar über eine Habilitation verfügt, 20% hatten ein Abitur oder Fachabitur, 16,8% hatten eine Realschule oder mittlere Reife und 8,2%, das ist wirklich sehr wichtig oder sehr, sehr, sehr auffällig, haben promovieren gerade oder haben schon promoviert. Das heißt, es finden sich vor allen Dingen akademische Leser. Also da kann man auch davon ausgehen, dass es Studenten und Ex-Studenten sind. Beim beruflichen Status waren 37% noch nicht... Das war ich. Okay. Waren 37% noch nicht oder nicht mehr berufstätig, also die Alten, aber zum Teil ist auch eine Zeitung, die von vielen Jungen gelesen wird, also halt zum Beispiel von Studenten und ich sage jetzt weniger Studentinnen, ich habe das schon recht bewusst die männliche Form genutzt, weil es sind vor allen Dingen Studenten und da halt vor allen Dingen wieder Leute, die in Kooperation sind, also halt Verbindungsstudenten, selbstständige Freiberufler mit 17,7%, qualifizierte Angestellte 15,5% oder Beamte, also Leute, die wieder quasi an den Schaltstellen der Macht sitzen, im gehobenen und höheren Dienst, lesen die Junge Freiheit regelmäßig. Also auch gerade nicht so wenige. Die Junge Freiheit verfolgt... Das ist denen ihre eigene Umfrage aber gewesen. Ja, mit einer also quasi freiwilligen Rücksendequote. Die Leute mussten es selber eintüten und abschicken, aber es waren mehrere hundert, von daher kann man ja, sagen, dass es schon leicht repräsentativ ist. Die Junge Freiheit wird auch bezeichnet als das publizistische Kanonenrohr der neuen Rechten. Sie verfolgt eine Strategie des Machbaren, also so auszuloten, was kann man sagen, ohne total als Nazi-Blatt verschrien zu werden. Sie selbst hat mal angegeben, sie würde gerne der rheinische Merkur von heute sein. Manchmal wird sie auch die Taz von rechts genannt. Wie gesagt, 86 in Freiburg als Schüler- und Studentenzeitung von Verbindungsstudenten gegründet. Die Eigenwerbung von 1993 hieß jedes Abo eine konservative Revolution. Ihr Sitz ist inzwischen in Berlin. Ihr Geschäftsführer ist bis heute Dieter Stein, zu dem ich dann vielleicht noch was sagen. Ja, werde ich noch was sagen. Sie erscheint wöchentlich. Ich habe jetzt in Bamberg nicht geschaut, ob es die auch am Bahnhofskiosk gibt, aber es gibt sie an sehr vielen. Gibt's. Okay. Also auch hier ist sie zu finden. Sie hatte mal eine Zeit lang so Leserkreise um sich herum aufgebaut, Anfang der 90er. Man sprach auch teilweise von einem bundesweiten Kapillarsystem von rechten Diskussionszirkeln, in vielen deutschen Großstädten entstanden dabei innerhalb von 2 Jahren bis zu 50 Junge Freiheit-Leserkreise, das ist eine Zahl von 1994, mit insgesamt rund 1000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht nicht ganz so viel an, das sind aber Leute, die halt Politik machen wollten, die auch quasi die Fähigkeit häufig dazu mitgebracht haben. Und das war aber der Jungen Freiheit dann peinlich, weil bei diesen Jungen Freiheit-Lesezirkeln haben dann Neonazis, andere extreme Rechte, rechtskonservativ relativ offen zusammengefunden. Die haben auch Vorträge gehalten und veranstaltet und wurden dann im Verfassungsschutzbericht erwähnt. Deswegen haben die auch die Bitte dann gehabt, sich aufzulösen. Also von der Junge Freiheit, die haben quasi gemerkt, naja, wir haben da was losgetreten, was vielleicht doch ein bisschen unglücklich ist oder unser Renommee ankratzt, da müssen wir jetzt was machen. Ja, was bei der Lektüre von der Jungen Freiheit auffällt, es ist so eine Sehnsucht nach einer deutschen FPÖ. Also man schielt gerne nach Österreich, eine erfolgreiche, extrem rechte, rechtspopulistische Partei. Und das gibt es halt einfach in Deutschland nicht. Aber jedes neue Parteiprojekt wird mit viel Sympathie und meistens mit einer Art von Hofberichterstattung in der Jungen Freiheit begleitet. Seien es die Republikaner, als sie aufkamen, sei es solche Sachen wie Bund freier Bürger. Man hat durchaus mit Sympathie über diese antimuslimische Partei Die Freiheit berichtet, etc. Und auch vielen von den rechtskonservativen oder extrem rechten Interviewpartnern wird immer die Frage gestellt, wie sähe es denn aus mit der Gründung von einer eigenen rechten Partei? Also man vermisst das regelrecht, sie ist quasi die Parteizeitung ohne Partei, blöd gesagt. Ja, die Frage ist auch noch halt nach der Kampagnenfähigkeit der Jungen Freiheit. Ich würde sagen, die ist relativ hoch und das hat mir ein Beispiel gezeigt, was glaube ich auch in der Ankündigung für meinen Vortrag erwähnt wurde, nämlich der Fall Franziska Drosel. Franziska Drosel war vor ein paar Jahren Bundesvorsitzende von den Jusos. Sie kam von dem linken Flügel der Jusos und war gleichzeitig Mitglied in der Roten Hilfe. Das ist so eine linke strömungsübergreifende Antirepressionsorganisation. Das war irgendwie der Jungen Freiheit aufgefallen als erste. Die hat das groß aufs Tablett gebracht und plötzlich haben viele Medien nachgezogen. Also die haben das skandalisiert. Die Rote Hilfe wird auch im Verfassungsschutzbericht erwähnt. Also man hat auch was quasi, worauf man sich berufen kann. Und plötzlich war es im Fokus. Ich glaube, es kam sogar kurzzeitig in der Tagesschau. Und Franziska Drosel ist ziemlich in Bedrängnis geraten, hat dann quasi klein beigegeben und ist ausgetreten. Und das war halt was die Junge Freiheit angestoßen hat. Das haben offenbar Leute gelesen, die anderswo in Medien wichtige, also halt Themen besetzen können. Und die haben das dann aufgenommen und weitergetragen. Und das zeigt halt so, dass die Junge Freiheit über diese Auflage von über 20.000 inzwischen hinaus auch durchaus Einfluss entfalten kann. Und man sagt auch, dass auch wichtige Politiker ab und zu auch also mit der Jungen Freiheit ertappt werden, dass sie die lesen. Also offiziell machen es nicht, aber ich glaube halt, dass auch wirklich bekanntere Rechtskonservative halt die Junge Freiheit lesen und ihr nicht nur ab und zu mal zufällig ein Interview geben. Okay. Das sind Junge Freiheit Titel, dass ihr einfach einen Eindruck bekommt, dass es nicht bloß irgendwie rechte Zeitung ist, sondern das ist halt eine Zeitung, die, naja, früher hatte man rechtsradikal, ich würde extrem rechts sagen, halt ist, dass man so einen Eindruck bekommt. Also hier trauert man den deutschen Ostgebieten nach unter dem Titel Verratene Heimat. Oder hier hat man den Titel Holocaust-Religion. Also dass halt irgendwie das Gedenken an den Holocaust alles dominiert. Und der Begriff Holocaust-Religion tut ja eigentlich auch so ein bisschen implizieren, man kann dran glauben oder nicht. Also zumindest wird das halt stark angekreidet, dass halt der Holocaust eine wichtige Rolle teilweise einnimmt. Oder hier die Angst vor der Islamisierung, also mit dem antimuslimischen Feindbild versucht man auch zu wuchern. Ich gebe mal ganz kurz, ich hoffe, ich finde dann wieder zurück, einfach mal so zum Eindruck, auch die Junge Freiheit hat noch einen Verlag und ein Buch versandt, quasi Broschüren daraus rum, dass man so ein bisschen Eindruck bekommt, wie die halt argumentieren. Bei den Broschüren zum Abo von der Jugendfreiheit sieht man auch noch, welche quasi bekannteren Leute, ich werde sie gleich noch mal kurz erwähnen, halt auch für sie Werbung machen. Also sie schmücken sich gerne mit ihren Fürsprechern, die ein bisschen bekannter sind. Hier hat man auch noch mal einen Titel Zweierlei Machtergreifung, also 68, das alte Feindbild und 33 wird gleichgesetzt, was natürlich eine totale Verharmlosung vom Nationalsozialismus ist. Oder hier hat man prominente Unterstützer und Autoren, es sind auch wieder vor allen Dingen Männer, von der Jungen Freiheit. Also oben Rolf Hochhuth, der eigentlich das super gute Buch Der Stellvertreter geschrieben hat, der plötzlich aus welchen Gründen auch immer in einem Werbefilmchen für die Junge Freiheit auftaucht. Peter Scholl-Latour, das ist der alte Mann, der immer was zu irgendwelchen Sachen in Nahost sagen soll und meistens inhaltlich aber recht wenig sagt. Also er spricht viel, sagt aber wenig, meiner Ansicht nach. Oder Karl Feldmeier, der ehemalige Korrespondent der FAZ, treten ja auf. Aber wir haben auch solche Leute wie Norbert Geis, Bundestagsabgeordneter der CSU, von denen auch viele Leute wissen, dass er, oder vielleicht wissen, dass er relativ Opus Dei nahe ist. Also er verwaltet auch eine Stiftung, die Opus Dei, also dieser rechtskatholischen Gruppe, zugerechnet wird, der hier sein Wort quasi für die junge Freiheit erhebt. Ich zitiere ihn kurz, Zitat, die junge Freiheit schätze ich als Zeitung mit klarem Profil, die eigenständigen Analysen der JF basieren auf einem festen Wertefundament und ergänzen dadurch die allgemeine Berichterstattung mit neuen Perspektiven und Themen. Für die Zukunft wünsche ich der JF deshalb vor allem den Erhalt ihrer Unabhängigkeit. Oder unten drunter, in einer ähnlichen Version, Heinz-Christian Strache, also HC Strache, der Vorsitzende der rechtspopulistischen FPÖ, auch er sagt, die junge Freiheit sei heute nötiger denn je. Also da quasi treffen sich Rechte, Christdemokraten, Christsoziale zusammen halt mit solchen Rechtspopulisten. Und das zeichnet auch die junge Freiheit aus, dass sie halt tatsächlich solche Leute an einen Tisch bringt. Und das funktioniert halt darüber, dass man sich halt inhaltlich an bestimmten Punkten quasi findet. Das muss nicht überall sein. Also da gibt es durchaus auch Differenzen, aber halt an bestimmten Punkten, ich habe ja schon ein paar, zum Beispiel gegen Political Correctness, da findet man zusammen. Ein weiteres ideologisch quasi engeres Projekt ist die... ist das Institut für Staatspolitik und das Magazin Sezession. Das ist auch aus dem Umfeld der jungen Freiheit raus entstanden. Das ist ein Think Tank, der hat seinen Sitz mitten auf dem Land, auf einem Hof in Schnellroda, Sachsen-Anhalt. Es hat den Selbstanspruch als Rensmann-Institut von rechts, hat ein Hausblatt, wie gesagt, diese Sezession, die hat eine Auflage von bloß 2.000 bis 3.000 Exemplaren. Aber das Wichtige ist halt, die machen halt so Kaderbildung. Also das sind eigentlich vielleicht noch ganz kurz am Anfang, die junge Freiheit ist halt besonders wichtig für die Beeinflussung von Medien und Presse. Das hat auch dieser Fall Franziska Drose gezeigt. Das Institut für Staatspolitik, da geht es vor allen Dingen um die Beeinflussung der Eliten über Kaderbildung. Und quasi dann als dritten Punkt, den ich noch vorstellen werde, was aber relativ gescheitert ist, die konservativ-subversive Aktion, ist der Versuch der Aufbau einer eigenen Protestbewegung von neuen Rechten. Also wir haben hier dieses Institut für Staatspolitik und sein Blatt Sezession, das erscheint einmal als Print, es gibt aber auch quasi Online-Artikel, wo halt die wichtigsten deutschsprachigen Köpfe der neuen Rechten für schreiben. Die bringen auch mal Poster raus, also sind nicht ganz so Old-Style, wo sie halt quasi halt versuchen, alle für sie wichtigen Denker auf ein Blatt zu bringen. Beziehungsweise auch Leute, wo sie sich die aneignen, die gar nicht so richtig mit ihnen zu tun haben. Sie haben auch mal einen eigenen Verlag gehabt, Edition Antaios, und der hat auch quasi T-Shirts rausgebracht. Hier seht ihr ein paar Motive. Da findet man dann doch wieder auch den Oldstyle Antisemitismus. Hier oben rechts in der Ecke Jurassic Park, also Jew, wie eigentlich Jude geschrieben, mit Hintergrund angedeutet das Berliner Holocaust-Denkmal. Dann hat man Bunte Republik abwickeln, was ja auch relativ klar ist, oder Schuldkult, das ist so ein Biohazard-Zeichen mit einem Davidstern dahinter, gefährdet die Volksgesundheit, oder hier diese Reichskrone 4.0, also Reich 4.0, da muss man sagen, geht es eindeutig ins Faschistische und das ist dann auch eigentlich gar nicht mehr so weit entfernt vom Neonazismus. T-Shirt-Marke ist auch inzwischen, also die ist durch mehrere Hände gegangen, hat inzwischen auch nicht mehr so viel mit dem Institut für Staatspolitik zu tun und musste eingestellt werden, nachdem die eine eigene T-Shirt-Marke rausgebracht haben mit dem Aufschrift Killerdöner, was positiv auf die NSU Bezug genommen hat. Ja, das nächste ist die Blaue Narzisse. Das ist eher ein Schülerblatt. existiert eigentlich auch zum größten Teil online, war früher mal halt eine Schülerzeitung. Inzwischen gibt es seit wenigen Wochen gibt's das auch wieder als Wandblatt quasi. Die versuchen halt quasi so die junge Freiheit von unten und für Jüngere aufzubereiten. Sie gehen sehr stark auch ins Kulturelle. Ich sage da noch was zu dem wichtigsten Menschen dahinter oder jetzt gleich. Das ist nämlich der links oben, das ist Felix Mense. Er spricht ein breites Sächsisch, wenn man sich im Internet seine Vorträge anschaut. Er kommt aus Chemnitz, daher kommt halt auch diese blaue Narzisse. Und hat vor kurzem zum Beispiel eine Vortragstour gemacht durch Deutschland zum Thema unter anderem Ausländerkriminalität oder Deutschenfeindlichkeit. Interessant fand ich mal die Umfrage auf der blauen Narzisse online, wo gefragt wurde, wo sollen sich Jugendliche, die etwas für ihr Vaterland bewegen möchten, engagieren. Und das zeigt halt auch so quasi die Option, die wichtigsten, die drei. Also knapp 30% haben gesagt in Parteien, wobei noch nicht gesagt wird, ob es etablierte Parteien sind oder neue Parteien. Knapp 20% haben gesagt in Burschenschaften, also das zeigt auch quasi, wo die sich herrekrutieren. Und 15% haben gesagt im publizistischen Umfeld, Klammer auf, Zeitschriften. Also das zeigt halt quasi, was so Handlungsoptionen für junge, neue Rechte sind. Dann gab es noch den Versuch, quasi eine eigene Protestbewegung zu initiieren. Das ist aber weitgehend gescheitert, würde ich mal behaupten. Das war die sogenannte konservativ-subversive Aktion. Das nimmt im Namen auch so ein bisschen an die subversive Aktion Gefolge von 68 oder lehnt es sich so ein bisschen an. Das waren nicht mehr als 20 Schüler und Studenten. Ich glaube, es war auch wieder keine Frau dabei. Das war die junge Generation von Neuen Rechten. Sie waren sehr erlebnishungrig und sie haben so verschiedene Sachen gemacht, wo sie halt versucht haben, Medienaufmerksamkeit zu gewinnen, indem sie zum Beispiel mal mit dem Transbiforum Brandenburger Tor aufgetaucht sind oder eine Lesung mit Günter Grass gesprengt haben oder halt den 68er Kongress von Solid SDS versucht haben, mit solchen Flugblättern zu unterwandern, wo halt draufsteht 68er Ikone und dann ist Lenin, Mao Zedong oder Ho Chi Minh und die jeweilige Todeszeit, die diesen Leuten zugerechnet wird, abgebildet. Aber das hat, also ich habe in den letzten eineinhalb Jahren nichts mehr von den Leuten gehört. Aber ich glaube, es war was Neues, weil das sind ja eigentlich Leute, die in ihrem Verhalten relativ konservativ sind und sowas wie halt Versammlungen sprengen oder unerlaubt Flugblätter irgendwo zu verteilen oder sowas, das ist eigentlich was, was ursprünglich nicht in ihrem Handlungsfeld mit drin war. Und deswegen waren die auch am Anfang so begeistert, obwohl das voll die, ich sag mal, ja, die eher langweiligen und nicht besonders aufregenden Aktionen war das was für die was vollkommen Neues und deswegen waren die auch so begeistert davon, weil die halt plötzlich halt rausgegangen sind, nicht nur Texte geschrieben haben, nicht nur irgendwie geredet haben oder sich Vorträge angehört haben, sondern die haben, blöd gesagt, in ihrem Sinne den politischen Gegner aufgesucht und haben versucht, da was zu machen und haben teilweise auch quasi die Grenze des Erlaubten überschritten. Und das ist ja eigentlich was, was man so als Neurechter eigentlich eher nicht macht. Ja, nun kann man aber viel über die neuen Rechten sprechen. Ich finde es wichtig, halt zu schauen, wo halt die extreme Rechte bzw. auch die neuen Rechten und die Medien übereinstimmen und wo die quasi ansetzen können an Sachen, die schon vorhanden sind. Ich werde dann, glaube ich, nochmal extra was auch zu Sarrazin sagen. Also hier hat man zum Beispiel Zeilen, Headliner, das läuft mit den Ausländern falsch, Ausrufezeichen. Deutschlands klügster Kopf redet Klartext. Es ist übrigens auch jemand, der sich durchaus ab und zu bei den neuen Rechten rumtreibt. Das ist ein Professor Baring, heißt er. Oder Ausländerkriminalität, das verschweigt uns die Statistik. Das haben sich nicht neue Rechte ausgedacht, das haben die auch nicht quasi in die Medien gebracht, aber das ist was, wo die ansetzen können und wo die dann versuchen, ihre eigenen Sachen quasi an den Markt zu bringen oder an die Menschen. Oder hier Spiegeltitel, also dass man nicht immer bloß das Bildbashing macht. Von Bild weiß man ja, dass die ab und zu oder dass die häufiger mal rassistische oder sozialdarwinistische Schlagzeilen haben. Auch der Spiegel bringt immer wieder sowas wie Europa macht Licht und es ist ein überfülltes Boot, was natürlich dann halt suggerieren soll, das Boot ist voll, Ansturm der Migranten steht oben drüber. Ist ein bisschen schlechte Ausgabe hier, aber vielleicht könnt ihr es doch lesen. Oder die miesen Tricks der Asylabzocker wieder Bild.de. Oder auch hier ist für mich halt nicht wirklich, also der Unterschied ist halt in der Herkunft, aber in der Aussage eher nicht zu finden. Man hat einmal links ein Plakat von den rassistischen Republikanern, also einer Partei, extrem rechten Partei, das Boot ist voll, Schluss mit Asylbetrug. Und rechts hat man ein Boot in Spiegeltitel, ein Boot in den Deutschlandfarben, was überlaufen wird. Oben drüber steht Ansturm der Armen und darüber noch Flüchtlinge, Aussiedler, Asylanten. Also da muss man mir erstmal sagen, wo genau der Unterschied ist. Inhaltlich erkenne ich ihn eher nicht. Vielleicht, weil das bei den Republikanern noch so ein bisschen die Forderung mit dabei ist, Schluss mit Asylbetrug. Aber die Forderung kommt eigentlich beim Spiegel mit dabei. Ich habe die Ausgabe nicht durchgelesen, aber ich würde mal vermuten, es steht dann auch drin. Auch in der Bevölkerung sind radikale Ansichten, also hier heißt radikale Ansichten, stark verbreitet. Das ist eine Statistik von 2008, glaube ich. Ich lasse sie einfach mal so stehen. Ich denke, man kann es auch hinten lesen. Da ist dann halt die Sache, da können halt auch die neuen Rechten halt inhaltlich andocken und versuchen halt da mehr Politik draus zu machen. Also das sind erstmal in Anführungsstrichen bloß Einstellungen der Bevölkerung, die brauchen halt dann noch irgendwie die Transformation in den politischen Output. Oder hier, da muss man auch erstmal schauen, wo ist jetzt der Screenshot von der Jungen Freiheit, der ist links unten, oben drüber ist die Bild-Zeitung, die schreibt, Europa fürchtet unsere Siegermentalität. Oder rechts oben auch von der Bild, Klinski putzt die Polski. Rechts unten schwarz-rot-geil, ein Sticker von den Bild-Zeitungen. Oder halt die Junge Freiheit mit Wir lieben uns, Fußballmeisterschaft und Olympia. Selten zeigen wir so unbeschwert, dass wir mit Freude eine Nation sind. Also da ist halt quasi, sind die sich ziemlich einig und die Junge Freiheit versucht halt an so einen allgemeinen Fußballnationalismus anzudocken. Ja, ich hatte schon gesagt, dass die Junge Freiheit häufig bei Studentenverbindungen Anschluss findet. Das werde ich jetzt mal überspringen. Ich werde noch kurz auf die Vordenker und Funktionäre ein paar vorstellen, allerdings nicht so viele. Einer wird, den werde ich ganz rauslassen, der wird ja auch, also das ist der rechts unten, Karl-Heinz Weißmann, der wird später noch in einem anderen Vortrag vorgestellt. Es ist einfach bloß mal, um so einen Überblick oder kurzen Eindruck zu bekommen. Ich muss sagen, wenn man sich deren Texte durchliest, die haben inhaltlich nicht so besonders viel drauf. Also so ein Text ist viel Mythengewaber, blöd gesagt, aber eine eigene Ideologieproduktion gelingt ihnen zum größten Teil nicht. Was mal was Neues war, war halt diese konservativ-subversive Aktion, also dass man mal versucht hat, die Akteursposition oder die Aktion ein bisschen zu verändern. Aber letztlich war das auch nichts so Neues, das haben Linke schon 40 Jahre vorher geschafft. Ja, einer der wichtigsten ist der hier, der so ein bisschen wie eine Grinsekatze aussieht, das ist Dieter Stein, 1967, Chefredakteur von der Jungen Freiheit. Er hat sich auch mal ganz früh bei rechten Parteien engagiert, das war aber nicht so sein Ding. Und er wurde dann halt Chefredakteur und Mitbegründer der Jungen Freiheit. Er kommt aus einer Studentenverbindung zu einer deutschen Gildenschaft und versucht halt quasi die Republik über sein Organ nach rechts zu verschieben. Er ist auch Stiftungsvorsitzender der Förderstiftung Konservative Bildung und Forschung, die gerade in Berlin eine konservative Bibliothek eingerichtet hat. Wo man halt so versucht halt quasi halt, häufig gibt es so Sachen, die sind schon da, die kotzen einen an und dann wollen halt die neuen Rechten quasi ein Gegenprojekt machen. Also halt sie selbst halt eine Taz von rechts gründen oder das IFS, ein Rensmar-Institut von rechts oder auch diese konservative Bibliothek ist halt, also wenn man die Begründung sich für die Bibliothek durchliest, dann geht es halt darum, dass man halt die Linken quasi die linke Lektüre knacken will und da halt versucht halt rechten Studenten einen eigenen Pool an Informationen zur Verfügung zu stellen. Hier sieht man ihn mal beim Bismarckbund, das ist eine eher monarchistische Vereinigung, sprechen. Der links oben ist Götz Kubitschek von der Burschenschafterfahne, auch er selbst ist wiederum nicht Burschenschafter, sondern Gildenschafter. Er ist sehr stark militärisch orientiert, also er ist auch ein Leutnant der Reserve. Und wurde auch mal aus der Bundeswehr rausgeschmissen. Dann gab es eine große Kampagne zugunsten von ihm, wo über 2000 Leute unterschrieben haben, den Appell an die Bundeswehr 2002, wo er auch rehabilitiert wird. Also die setzen sich auch für ihre Leute, zumindest für die Prominenten, auch ein. Links unten, das ist Ellen Kosica, seine Lebensgefährtin oder auch Frau, ich schätze mal, die haben geheiratet, ist eine von den sehr wenigen Frauen in der Neuen Rechten. Der Fokus hat sie mal als schlesische Claudia Schiffer benannt. Sie selbst kommt auch wieder aus einem Milieu, wo die Neurechten sehr gut anschließen können, nämlich aus der bündischen Jugend. Sie schreibt für die Junge Freiheit seit 1993, hat auch zum Beispiel für Wir selbst geschrieben, was ich mal vorhin als nationalrevolutionäres Blatt erwähnt habe. Genau, also sie ist allerdings auch wieder ganz typisch halt auf Frauenthemen abonniert. Also auch bei Sezession Online, wo sie schreibt, schreibt sie halt immer auch häufig mal so einen antifeministischen Titel. Ja, nun ist die Frage, vielleicht so ein Resümee. Es gab, wenn ihr das vielleicht wisst, es gab eine Harzburger Front. Das war nämlich quasi die Verbindung, wo sich die Deutschen Nationalen mit der NSDAP in der Weimarer Republik verbunden haben, 1931. Und nun ist die Frage, gibt es die Gefahr einer zweiten Harzburger Front, nämlich dass sich die neue Rechte diesmal und Rechtskonservative zusammenfinden. Einmal bei dem Resümee ist die Frage halt, ist die neue Rechte nicht was Altes in dem neuen Gewand? Also dieses Nationalistische ist ja definitiv nichts Neues. Und gerade auch die konservative Revolution ist was, was aus der Weimarer Republik stammt. Was ist sie? Ist die neue Rechte, ist sie faschistisch? Ist sie extrem rechts? Oder ist sie in Anführungsstrichen nur reaktionär? Trotz der Zurückhaltung an manchen Stellen, zum Beispiel bei so Zeitungsprojekten wie der Jungen Freiheit, ist sie an anderen Stellen sehr radikal. Ich habe dieses Beispiel mit diesen T-Shirts gezeigt. Das ist einfach so wie relativ ungehemmt oder ohne falsche Scheuheit. Zeigen sie da, dass sie antisemitisch, rassistisch etc. sind. Sie sind deswegen gefährlich, weil sie halt auch verstärkt und vielleicht auch stärker als Neonazis das Web 2.0 nutzen. Es gibt eine ganze Blogosphäre von neurechten Blogs. Sie verfügen allerdings über keine feste Organisation oder auch eigentlich nicht über eine feste Ideologie, sondern sind eher ein loses Netzwerk oder Ensemble. Sie sind eine Modernisierung und Intellektualisierung oder bedeutende Modernisierung und Intellektualisierung der extremen Rechten. Sie verstehen sich aber, und das ist auch eins von ihren Dilemmata, verstehen sich eigentlich als Verwalter des Staates, also als Elite oder kommende Elite, lehnen aber dessen Staatsform ab. Also sie wollen Deutschland retten, aber nicht unbedingt den Parlamentarismus. Und sie versuchen halt teilweise Einfluss zu nehmen in anderen Parteien. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Andreas Mohlau, der auch bei der Jungen Freiheit mitgeschrieben hat, da er zum radikalen Flügel gewissermaßen gehört hat, rausgeschmissen wurde, dann bei der NPD versucht hat, Karriere zu machen, hat nicht geklappt, dann bei der DVU Karriere versucht hat zu machen. Er hat die DVU tatsächlich auch modernisiert, hatte an der Wahlurne aber keine Auswirkungen. Die DVU hieß dann auch nicht unter ihm ohne Grund neue Rechte. Er hat sie auch nochmal aufgeputzt. Wer so die alten DVU-Plakate kennt, das war sehr Oldstyle, blöd gesagt. Er hat das halt sehr viel besser aufgehübscht. Also er verstand was von Ästhetik. Aber es hat nichts genutzt. Also die quasi Probe war die Europawahl damals und die DVU hat gnadenlos versagt. Wo sie auch noch versuchen hat, neue Rechte untergekommen sind, die zum Teil aus der Jungen Freiheit stammen, ist die Zeitschrift Hier und Jetzt. Das ist eine JN-Zeitschrift aus Sachsen, also von den jungen Nationaldemokraten der NPD-Jugend in Sachsen, die aber häufig sehr starke Bezüge zur konservativen Revolution aufbauen. Also da versuchen sie halt quasi Einfluss zu gewinnen, aber ihnen fehlt einiges. Also die neuen Rechten, ihnen fehlt ein Fußvolk, sie verstehen sich selbst als Elite, ihnen fehlt eine charismatische Führungsperson, um meinetwegen bei den Rechtspopulisten zu punkten, also der Gerd Wilders oder der HC Strache für Deutschland sind einfach nicht da. Und meiner Ansicht nach ist auch die deutsche extreme Rechte, und dazu zähle ich auch die neue Rechte, die dämlichste Rechte in ganz Europa. Weil die schaffen es einfach nicht, also die zerstreiten sich immer wieder, die schaffen es nicht, Ideologie zu produzieren, während in den ganzen Nachbarländern schaffen sie es ja eigentlich. Jetzt ist so quasi der Ausblick auf die Zukunft der neuen Rechten. Ein Teil von neurechter Ideologie ist inzwischen bei der NPD gelandet, unter anderem jetzt in dieser Hier und Jetzt Zeitung. Was auch auffällig ist, es gibt einen Wandel in der religiösen Orientierung. Am Anfang hat man sich sehr stark an der Nouvelle Droite orientiert und hat halt gegen das Judeo-Christentum quasi gewettert. Und heute versucht man halt neue Bündnisse aufzutun mit christlichen Fundamentalisten. Also gerade in der Jungen Freiheit gibt es seit einiger Zeit einen starken, positiven Bezug auf die Piusbruderschaft oder Evangelikale. Also da könnten neue Bündnisse entstehen, quasi mit dem christlichen Abendland gegen den Islam. Man hat auch versucht, bei Sarrazin auf eine, auf quasi in bürgerlichen Feuilletons auf eine rassistische Debatte aufzuspringen. Das ist zum Teil gelungen, zum Teil ist man auch quasi denen hinterhergerannt. Also sie hatten nichts damit zu tun. Sie haben dann zum Beispiel das Institut für Staatspolitik hat eine eigene Broschüre zu Sarrazin rausgebracht, was dann eine Auflage von mehreren, ich glaube sogar 10.000 geschafft hat. Und das ist für so ein kleines Institut und so einen kleinen Verlag recht außergewöhnlich. Also da haben sie sich quasi an eine Welle dran gehängt. Was auch passieren könnte, ist ein Aufsaugen konservativer Reste. Also die neue Rechte könnte sich durch deutschnationale Ex-Unionsfunktionäre und Anhänger wesentlich verstärken. Volker Weiß, den ich sehr schätze als Analytiker des deutschen Konservatismus, schreibt dazu, Zitat, das ist also das Schicksal des Konservatismus, während sich seine bürgerliche Variante im Liberalismus aufzulösen beginnt, tendieren die verbliebenen antiliberalen Konservativen zur Radikalität. Den Rückschritt in vorbürgerliche Form, also den aristokratischen oder den religiösen Konservatismus, hat die Moderne unmöglich gemacht. Es bleibt ein Angebot aus autoritären Etatismus, Populismus und kapitalistischer Ökonomie, das nur noch wenig mit Konservatismus gemein hat und zeigt, der letzte Ausweg dieser Rechten liegt in der modernisierten Variante des Faschismus. Der Platz des Konservativen wird leer bleiben. Zitat Ende. Also was sagt er, dass halt sich der Konservatismus auflöst und dass Teile davon halt quasi zu einer neuen Variante des Faschismus, und das könnte halt auch die neue Rechte sein, halt hintendieren. Ein Hinweis wäre darauf, dass halt vermehrt auch Unionsrechtskonservative in der Jungen Freiheit schreiben. So, jetzt ist natürlich, ich habe viel gelabert, ist natürlich die Frage, was tun? Also das ist mir immer noch so wichtig, dass man das auch quasi sagt. Ich kann leider nicht so viel dazu sagen. Ich finde es wichtig, in der Auseinandersetzung mit der neuen Rechten sich inhaltlich mit ihnen zu beschäftigen und sie zu entlarven, weil häufig findet man auch dann die Zitate, die eklig sind und die beweisen, dass sie zum Beispiel antisemitisch sind. Dazu gehört aber ein Zurück zur Quellenarbeit. Also man muss, einige Leute müssen halt, blöd gesagt, das dann halt schlucken und tatsächlich halt relativ regelmäßig lesen und analysieren. Und neue Rechte können halt nicht nur mit Gegenprotest auf der Straße bekämpft werden, sondern neue Rechte, den muss man halt sich auch, also die muss man entlarven, über die muss man halt eher längere Texte publizieren, wo man halt quasi dann halt sagt, was sie sind, warum sie so sind, was sich hinter ihnen auch verbirgt, weil häufig tarnen sie sich ja auch ein Stück weit gegenüber der Öffentlichkeit. Genau, also irgendwelche Leute müssen auch die Informationen zusammenfügen. Genau. Und das war's.